Sie wird 95 Jahre alt und als sie im hohen Alter ihre Biografie schrieb, auf Lettisch, dann auf Deutsch, nahm der lettische Komponist Arturs Maskats dies zum Anlass, Valentina Freimanes Leben in einer Oper darzustellen. Als einzige Tochter einer großbürgerlichen jüdischen Familie in Riga geboren, lebte die Familie für fast 10 Jahre in Berlin. Dort lernte Valentina in der Wohnung der Eltern noch als Kind bekannte Film- und Theatergrößen kennen wie Annie Ondra und deren Lebensgefährten Karel Lamatsch. Das weckte früh ihr Interesse an Theater und Film. 1936 flohen die Eltern mit Valentina vor dem braunen Terror und kehrten nach Riga zurück. Nur 4 unbeschwerte Jahre waren der Familie dort vergönnt. Im Rigaer Ghetto verlor Valentina ihre Eltern und die gesamte Familie. Ihr erster Mann, den sie 1940 heiratete, kam auf ungeklärte Weise im Gefängnis um. Jahrzehnte später wurde Valentina Freimane eine bekannte Film- und Theaterwissenschaftlerin in Riga. Heute lebt sie in Berlin. Also geboren bin ich in Riga. Sehr lange her ist es. 1922, am 18. Februar 1922. In der gleichen Wohnung, in der immer meine Großeltern gewohnt hatten. Und in dieser Wohnung lebten meine Großeltern bis zu der bösen Zeit, als sie alle ins Ghetto verschleppt wurden. Und dieses Haus, Elisabethstraße 23 in Riga, ein sehr schönes Jugendstilhaus in einer schönen, geräumigen Wohnung. Da habe ich mich auch immer zu Hause gefühlt, weil ich ja mit meinen Eltern im Ausland wohnte, meistens anfangs in Paris, dann in Berlin 10 Jahre fast. Aber die Wohnung der Großeltern, das war sozusagen der ruhige Friedenshafen für unsere Familie, wo auch die große Bibliothek meiner Großeltern für mich eine immer neue Welt wurde. Das ist das erste Leben, ja. Die schönen Erinnerungen an die Auslandsjahre mit meinen Eltern, wo ich aufwuchs und mit Leichtigkeit verschiedene Sprachen erwarb. In der Familie sprach man Deutsch in der väterlichen Familie und Russisch in der mütterlichen Familie. Mit einer Oma sprach ich Russisch, mit der anderen Deutsch. Französisch wurde zu meiner dritten Sprache, weil ich als kleines Kind bis 5 Jahre in Paris lebte mit meinen Eltern. Und später sorgten die Eltern dafür, dass dieses als Kind so leicht erworbene Französisch und dann später durch eine französische Gouvernante verfeinert wurde, ja, sagen wir so. Lettisch sprach ich als Kind wenig, weil ich ja nur manchmal im Hof meiner Großeltern ja mit lettischen Kindern zusammenkam. Mit einem Wort, lettisch richtig, die Sprache und die Kultur, die schriftliche Kultur besonders, habe ich so richtig kennengelernt erst, als meine Eltern nach Riga zurückkehrten aus dem Ausland und ich mit 15 Jahren in eine Schule mit lettischer Sprache umsattelte. Und wir waren gut situiert. Und da meine Eltern sehr lebens- und kunstliebend waren, war unser Leben äußerlich schön anzuschauen, ja. Ich komme zwar nicht aus einer großkapitalistischen Familie, das nicht. Mein Vater hatte keine großen Fabriken oder riesige Aktienfonds. Aber mein Vater war ein wohlbestallter Jurist, sehr geschätzt. Als wir in Berlin lebten, war mein Vater Konsultant an der UFA für diese verschiedenen Verträge mit dem Ausland. Deutsche Filme wurden verkauft ins Ausland und ausländische Filme wurden gekauft in der UFA, die ja auch ein Vertrieb war. Und natürlich, wenn es nur mein Vater gewesen wäre, ein ernster Mann, dann wären diese vielen Schauspieler nicht um uns zu Hause rumgelaufen. Aber meine Mutter war so ein Magnet für alle. Man kann nicht sagen, dass sie einen Salon hatte, wie man so früher sagte, nicht? Aber wir hatten eine Menge fröhlicher und schöner, gut aussehender, bekannter Schauspieler, Regisseure und so weiter. Viele von ihnen waren noch am Anfang ihrer Karriere, nachher wurden sie berühmt. Und in der gleichen Pension Bergfeld, wo wir 2 Appartamente einnahmen, lebte auch Annie Ondra mit ihrem damaligen Mann Karl Lamatsch. Sie verehrte meine Mutter sehr. Und mich liebte sie sehr. Sie hatte ja selbst keine Kinder und führte mich immer rum und befreite mich von meiner Gouvernante und sprach mit mir wie mit einem erwachsenen Menschen. Und ich guckte mir alle Filme an, Ich durfte ja alles sehen, meine Eltern verboten mir nichts dergleichen. Und so fing ich an, mich fürs Kino zu interessieren. Das Kino war für mich genau die zweite Realität. Zur Filmwissenschaft bin ich sehr früh gekommen. Ich bin einfach in dem Milieu aufgewachsen, ja, unter Filmschauspielern und Produzenten. Das ist mein erstes Leben, wie ich es nenne. Das ist 1922 bis 1940. Und dann kommt die zweite Periode, kurz, aber grausam. Das ist die Zeit zweier Okkupationen. Ein Jahr Sowjet, 3 Jahre Hitler, Deutschland und dann die Rückkehr der Sowjets. Und das ist 1940 bis Oktober 1944, als Riga einerseits befreit wurde von den Nazi-Armeen, aber andererseits den russischen Okkupanten wieder zurückkriegte. Ja, ich war 3-mal verheiratet. Mein erster Mann war 4 Jahre älter als ich. Als die Liebe begann, ja, war ich noch Gymnasiastin. Und er war Student am Medizinischen Institut der Universität und Pianist auch zugleich. Und das war wirklich eine schöne und echte Liebe. Also ich war 19, als wir heirateten. Und mein erster Mann war selbst nur teilweise jüdischer Herkunft. Sein Vater war Jude, aber seine Mutter war eine Russin aus einer sehr noblen Weißemigrantenfamilie. Und deshalb hatte er die Möglichkeit, aber hauptsächlich hatte er den Willen, mich zu verstecken. Und ich war bei ihm zu Hause dann versteckt. Und das war ja auch nicht so einfach, weil meine Eltern gingen ins Ghetto. Und mein Mann wurde von allen Dima genannt. Ja, das ist die russische liebevolle Verkleinerungsform von Dimitri. Und dann wurden wir verraten. Es war ja auch schließlich zu erwarten, 9 Monate ist schon eine recht lange Zeit, dass man so geheim an einem Ort wohnen kann. Schließlich und endlich gelang es mir, durch die Küchentür am anderen Ende der Wohnung rauszuschleichen. Mein Mann wurde ins Gefängnis gebracht. Wie er gestorben ist, weiß ich nicht und ich glaube, niemand weiß es. Denn im Gefängnis begann eine Epidemie der Ruhr. Und als die ersten Krankheitsfälle konstatiert wurden, hat man natürlich alles getan, damit die Epidemie sich nicht verbreitet. Und alle Gefangenen, die eventuell irgendwie kontaminiert sein könnten, die wurden alle zusammen auf den Hof zusammengetrieben und dann in einer Kolonne weggeführt und zurückgekehrt sind sie nie. Und alle wussten, dass sie im Wald erschossen worden sind. Das nennt man eine sehr tüchtige sanitäre Säuberung. Im Oktober wurde Riga von den deutschen Armeen befreit, dann kamen die Sowjets, Oktober 1944 bis zu Stalins Tod 1953. Das war eine außerordentlich schwere Zeit. Nicht deshalb, weil es eine Hungerzeit war, das war nach dem Krieg natürlich, aber deshalb, weil alle unsere Hoffnungen, das sowjetische System würde sich ändern, dank dem Sieg. Im Gegenteil, der KGB war niemals so mächtig wie in den Jahren. Es kam dazu noch ein völlig unverhohlener Antisemitismus. Und das fiel natürlich auf mich voll und ganz zurück. Man musste sich irgendwie im Alltag einrichten. Und ich dachte, ich habe eigentlich nur einen Wunsch. Ich habe niemanden mehr, absolut. Und ich möchte dann selbst eine Familie gründen. Ich hatte auch diese Hoffnung, dass wenn ich ein Kind kriege, das ein Stück von mir selbst ist, dann wird vielleicht diese Vereisung aufhören, ja. Denn ich quälte mich damit. Es ist nicht angenehm, kalt zu sein. Ich war irgendwie taub. Das ist kein großes Glück. Und ich war nicht überzeugt, ob ich jemals noch normal werde, fühlen können, Freude, Liebe und so weiter. Ich dachte eventuell, dass ich ein anderer Mensch geworden bin dadurch. Und ich war eine recht hübsche junge Frau und Kandidaten hat es gegeben und niemand schien mir passend. Aber es gab jemanden, es war ein junger Dozent an der Hochschule, der zufällig ein Schulkamerad von Dima war. Und der war der jüngste Dozent an der Hochschule, wo ich nun immatrikuliert war und Geschichte lernte. Und ja, der fing an, also sozusagen mir den Hof zu machen, und ein außerordentlich kluger Mensch, den ich sehr bewunderte für sein Wissen und seine verschiedenen Talente, der 13 Sprachen sprach. Und als er mir einen Antrag machte, war ich einverstanden. Das ist alles ganz altmodisch vor sich gegangen, nicht? Mit einem Wort, wir heirateten, und meine Tochter wurde Februar 1946 geboren. Die Ehe hielt nicht lange. Wir waren absolut verschiedene Menschen. Wir hatten eine ganz andere Lebensauffassung. Intellektuell war es sehr interessant und schön. Aber vielleicht einfach, so einfach keine Liebe meinerseits auch. Ich kann ihm auch nicht viel vorwerfen in der Hinsicht. Mir war schon bald nach der Geburt des Kindes klar, dass ich mich vorbereiten muss, doch wegzugehen. Solange ich noch Studentin war, außerdem ein kleines Kind zu Hause hatte, interessierte sich niemand für mich. Ja, ich war ja nicht aktiv. Gesellschaftlich hat man mich ja kaum gemerkt, nicht? Geschichte studierte ich. Es machte mir Freude, und mit dem Akzent auf Kulturgeschichte. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich Theater oder Film nicht vereinzelt sah und erforschte, sondern immer in einem weiteren Kulturkontext. Und ich hatte auch einen Mentor, ja, einen Professor Sottis, und der mochte mich sehr. Also wollte er, dass ich absolviere und bei ihm als Assistentin bleibe, würde mich gleich in die Doktorandur dann aufnehmen. Aber es kam anders. 1949 sollte ich mein Diplom bekommen. Ich bekam wirklich ein Diplom cum laude, aber so wie das zu Ende war, bekam ich keine Arbeit. Es begann die Realität, ja. Also ich hatte alle Minusse, die man nur haben konnte, ja. Ich war aufgewachsen im Ausland. Ich war Jüdin, ja. Meine Familie war eine bürgerliche Familie. Also ging es mir nicht gut. Und das war auch der Augenblick, wo ich meinen Mann verließ, mein Kind einpackte und unsere alte Kinderfrau, die zu den Menschen gehörte, die mir geholfen hatten während der deutschen Okkupation, die ist nachher zu mir umgezogen und wurde so wie eine Adoptivmutter für mich. Und hat mir auch geholfen, das Kind großzuziehen. Alleine wäre es sehr schwer gewesen. Seit 1950 war ich getrennt von meinem zweiten Mann. Um die Scheidung leichter zu machen, bin ich umgezogen in eine andere Stadt. In der Provinz bekam ich Arbeit. Anfangs an einem Institut für Lehrer. Da habe ich Geschichte und Kulturgeschichte gelehrt. Zur gleichen Zeit habe ich mich da mit den Theaterleuten angefreundet. Mein großes Theater in der Stadt Liepa, ja, Liepa nannten das die Deutschen. Eine große Hafenstadt mit einem sehr guten Theater. Und dann begann ich Besprechungen zu schreiben für die Zeitung. Und als Stalin gestorben war und man mich anstellen durfte, hat mich die Zeitung in die Redaktion genommen. Und dann habe ich die letzten Jahre da in der Zeitung gearbeitet, an der Kulturabteilung. Ich war 13 Jahre in Liebau. Es war ja so, dass ich zum dritten Mal heiratete. Einen wunderbaren, sehr, sehr, sehr liebenswerten Mann. Er war selbst Regenser, kam aber immer nach Liebau, ja, um die Premieren im Theater zu sehen, weil er auch darüber schrieb. Er war sowohl Schriftsteller als auch Theaterwissenschaftler und Journalist aus einer alten lettischen sozialdemokratischen Familie. Sein Vater war auch nach Sibirien verschickt. Die Schicksale waren ja alle gleich. War auch zurückgekehrt jetzt nach Stalins Tod. Und plötzlich merkte ich, dass ich nun nach so vielen Jahren vielleicht doch fähig sein würde, wieder so eine richtig warme menschliche Beziehung einzugehen. Ich mochte ihn sehr. Aber es war natürlich eine andere Art von Liebe als meine erste Liebe. Diesmal war meine Liebe zu diesem Mann sehr fürsorglich, weil er so verfolgt wurde von den Sowjets, auf eine so niederträchtige und so gemeine Art. Ihm wurde nicht erlaubt, eigene Werke zu publizieren. Auch die ganze Geschichte mit seinem Vater und der Verrat von Freunden, alles, was er erlebt, hat ihn sehr mitgenommen. Also ich liebte ihn wirklich sehr und tat alles, um ihm sein Leben zu erleichtern, denn ihm ging es bedeutend schlechter als mir. Aber schließlich und endlich brachte man ihn so weit, dass er gestorben ist. Er ist mit 41 Jahren gestorben. Ich war 5 Jahre noch mit ihm zusammen. Und 61 starb er. Nach seinem Tod kehrte ich nach Riga zurück. Ich wollte nicht ohne ihn in Liepaja bleiben. Und es begann die letzte und eigentlich selbstständigste Periode meines Lebens. Mir war völlig klar, dass ich nicht zum 4. Mal heiraten werde. Also anscheinend ist das mein Schicksal. Aber in Lettland nahm man mich in die Doktorandur auch weiterhin nicht auf. Der KGB war dagegen und die Parteiorganisation, weil ich war ja natürlich nicht in der Partei. Ja. Ich hätte mir ja eine Karriere machen können, ich musste nur antreten. Also das konnte ich nicht über mich bringen. Ich wusste, das tue ich nie. Ich wurde abgelehnt und mein Professor hielt mir eine heimliche Rede, wo er mich belehrte, dass es in der Sowjetunion so ist, dass ich wegfahren müsste, nicht um irgendwo zu leben, aber um in eine Doktorandur einzutreten. Weil anderswo in Russland interessierte man sich nicht mehr so fanatisch für die Biografie der Eltern und solchen Dingen. Das war in Lettland noch besonders. In den baltischen Staaten wütete der KGB ganz besonders, weil da doch immer gefährlich war, dass man irgendwelche Bewegungen, Untergrundbewegungen oder sowas da war. Und es stellte sich heraus, dass am besten war, nach Moskau zu gehen. Weil Moskau, in dieser Riesenstadt Moskau, wenn man das Glück hatte, dass man aufgenommen wurde in die hochintellektuelle und talentierte Gesellschaft der Künstler, dann hast du Glück gehabt. Denn da waren Leute von Weltformat. Und ich hatte dieses Glück. Ich wurde aufgenommen in die Doktorandur am Theaterinstitut in Moskau, ja. Und zugleich durch einfach persönliche Freundschaften und Seilschaften bekam ich eine Verbindung auch mit der Filmwelt. Und ich habe immer sowohl mit Theater als auch mit Film gearbeitet, weil ich mir ein Thema ausgesucht hatte, das beides verbindet, und zwar die Schauspielkunst auf der Bühne und auf der Leinwand. Vergleichsweise, Verschiedenheiten, Eigenheiten, Methodik und so weiter. Und deshalb hatte ich Studenten nicht nur, die Theaterwissenschaft lernen wollten, sondern eben Schauspieler und Regisseure. Und ich habe in Moskau nie gelebt. Ich war ja extern. Ich fuhr 2-mal im Jahr nach Moskau. 2-mal im Jahr hatten wir 1,5 Monate, also Seminare und Treffen und Besprechungen und so weiter. Und die übrige Zeit arbeiteten wir zu Hause. Und wir waren eine Gruppe von Doktoranden aus allen Republiken. Somit hatte ich nun Kollegen und gute Freunde, nicht nur in Moskau und Leningrad, sagen wir, aber auch in Taschkent und in Tbilisi und weiß Gott wo, und konnte überall hinfahren, wenn ich mir was anschauen wollte, hatte überall eine Wohnung, übernachten konnte und so weiter. Das war wirklich sehr schön. Und ich befasste mich einfach mehr mit der Wissenschaft. Meine Tochter wuchs und ging zur Schule. Nachher wurde ich gewählt in die Akademie der Wissenschaften, ans Institut für Literatur und Kunst. Da wurde gerade eine neue Sektion gegründet für Theater und Kino. Und da wurde ich hineingewählt, also als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das war ein glückliches Ereignis, weil die Akademie hatte eine ziemlich große Autonomie und war nicht so abhängig von Partei und KGB, sodass die Einwände, die der KGB gegen mich hatte, die sie auch lautstark mitteilten, einfach nicht beachtet wurde von den Akademikern. Der Rat der Akademiker, der die Kandidaten wählt, sind nicht gezwungen, das zu tun, was man ihnen sagt. Man konnte nicht telefonieren, wie man das gewöhnlich machte, oder einen Mitarbeiter senden zum Direktor und sagen, unser KGB also wünscht nicht, dass die bei euch arbeitet. Das haben sie ja gemacht. Dann sagte der Direktor, ich kann sie nicht entlassen, sie ist gewählt. Das gibt's nicht. Und die gingen, ohne ein Wort zu sagen, nach Hause. Und ich begann, Vorlesungen zu lesen, ja. Mir taten meine sehr begabten und wissensbegierigen Studenten, die taten unglaublich leid, wenn sie in Moskau gewesen wäre, da hätte man sie irgendwie einschleusen können, dass sie auch alles sehen und sich wirklich entwickeln können, gemäß dem Standard der ganzen Welt. Und dann habe ich mir ausgedacht, ich mache einen Filmclub. Und den nannte ich Filmlektorium. Und nun musste ich irgendwie für die Filme kriegen. Aber ich hatte ja Freunde überall in Moskau. Und das war das, was wir heute nicht mehr kennen. Niemand hat an Geld gedacht. Geld hatte ja keinen Wert. Und Freundschaft war alles. Und bei Moskau gibt es dieses riesige Gosfilmofond, ja, wo alle Filme, die jemals in der Sowjetunion aufgenommen worden sind, aber auch alle Filme, die man kriegen konnte aus der ganzen Welt, wo sie gehortet sind. So eine riesige Basis für Filme. Nun, und der Leiter der ausländischen Abteilung war so eine Art Verehrer von mir, weil ich einfach Wissen hatte, nicht? Wir hatten auch die gleichen Geschmäcker. Und niemand in Riga wusste, was ich da organisiere. Jede Woche 2 Filme. 2 Studenten, Schauspielerstudenten, fahren nach Moskau, bekommen die Büchsen mit Filmen, fahren nach Riga zurück, 2 Tage, einmal mit lettischer Übersetzung, einmal mit russischer Übersetzung. Und dann setzen sich die Studenten wieder in den Zug, fahren nach Moskau und liefern die Filme ab. Ohne jedes Stück Papier, ohne einen Rubel, den man bezahlen musste. Einfach, weil sie mir vertrauten, dass alles in Ordnung sein wird. Aber nun ruft man mich zum Kadi und die Spitze des Zentralkomitees ruft mich vor ihre Augen und fragt, also was, wir haben gehört, dass Sie da irgendwas organisiert haben. Wir haben niemanden gefragt, ich habe keine Erlaubnis gehabt. Ja. Ich wusste, wenn ich Erlaubnis fragen werde, wird man es mir verbieten. Was tun Sie denn da überhaupt? Sag ich nur das, was man in Moskau macht. Ich kriege die Filme aus Moskau. Das sind die Filme, die in Moskau zukünftige Schauspieler und Regisseure genauso sehen. Und deshalb sind ihre Arbeiten fähig zu konkurrieren auf dem internationalen Filmmarkt. Und die Kollegen sind so guter Meinung von uns. Sie schätzen unsere Künstler so sehr, dass sie uns auch diese Möglichkeit geben. Und wenn wir da absagen, dann werden es die Ersten kriegen. Das war immer schrecklich. Ihr Leben wurde zur Oper. Die Film- und Theaterwissenschaftlerin Valentina Freimane, die in wenigen Tagen 95 Jahre alt wird. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Andrea Lieblank. Nächste Woche erzählt an dieser Stelle ein Mann, der 90 Jahre alt wird. Rabbi William Wolf, der erst Journalist war und sich dann im Alter von 50 Jahren entschloss, Rabbi zu werden. Kommenden Sonntag, 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.